Kompromisse werden neu justiert. Man weiß, woher der Wind weht und hat die Folgen akzeptiert. Die alten grauen Herren wurden alle überführt. Wir dachten, alles ändert sich, doch nichts ist passiert. Alles nur verschenkte und verbrauchte Energie. Ich bin müde, bitte sag mir, wie verändert man die Welt? Das System, wie zerstört man die Hierarchie? Wie verändert man das Denken, den Glauben, die Kultur? Sag mir wie, bitte sag mir wie. In meinen jungen Jahren war ich für die Rebellion. Heute frage ich mich, ob sich der Aufwand wirklich lohnt. Jeder Bauernaufstand wurde niedergemacht und der alte Kaiserland. Jede Revolution badet in Blut und Tote. Gab es wirklich schon genug? Alles nur verschenkte und verbrauchte Energie. Ich bin müde, bitte sag mir, wie verändert